Kundgabe 6127. Empfangen durch Bertha Dudde am 6.12.1954. Kampf gegen sich selbst. Begierden und Überwinden dieser. Tötet euren Leib ab, wenn ihr eurer Seele das Leben geben wollet. Darunter ist nicht zu verstehen, dass ihr euren Leib misshandeln sollet, dass ihr euch kasteiet oder euch selbst verunstaltet. Denn solches bezeugt nur einen mangelhaften Verstand, eine Verirrung menschlichen Denkens und eine Missachtung dessen, was ich als Schöpfer euch gegeben habe. Es bedeutet ein Missachten des Werkes seinem Schöpfer gegenüber. Was ich von euch verlange, ist, dass ihr die Begierden des Körpers abtötet, dass ihr euch selbst überwindet, dass ihr nicht die Wünsche des Körpers, die nur seinem Wohlleben gelten, erfüllet und dadurch eurer Seele einen übergroßen Schaden zufüget. Es ist dieser Kampf gegen die körperlichen Begierden wahrlich schwer. Er fordert euren ganzen Willen zur Verzichtleistung. Er fordert ein freiwilliges Entbehren, ein Sich-Versagen dessen, was euch reizvoll erscheint. Es ist wahrlich ein Kampf, zu dem ihr Kraft benötigt. Doch diese Kraft geht euch zu, so ihr es nur ernst meinet mit eurer Vollendung. So ihr wirklich die Absicht habt, das Ziel auf Erden zu erreichen, vollkommen zu werden. Denn eure Vollkommenheit hängt von dem Zustand eurer Seele ab, nicht aber von dem Zustand eures Körpers. Und der Körper und dessen Leidenschaften sind euch beigegeben worden zur Erprobung eures Willens. Für die Erdenzeit tritt daher der Körper in den Vordergrund. Er will sich behaupten in seinen Ansprüchen. Und alle seine Wünsche und Begierden sind dazu geeignet, das Verlangen der Seele zu verdrängen. Denn immer wieder meldet er sich und sucht den Willen des Menschen zu bestimmen, ihm Erfüllung zu gewähren. Die Seele aber kann sich nicht offensichtlich äußern. Und macht sie sich bemerkbar in Form von Gedanken, so werden diese Gedanken schnell wieder verdrängt. Und es gehört eine große Willensstärke dazu, ihr Gehör zu schenken und den Körper um ihretwillen zu vernachlässigen. Es gehört dazu eine Willensstärke, also muss der Mensch ankämpfen gegen die Begierden des Fleisches, gegen alles dem Körper Zuträgliche, das aber der Seele unzuträglich ist. Zu diesem Kampf wider euch selbst, wider eure Begierden, fordere ich euch auf, denn es ist nur der Kampf der Seele gegen den Körper. Die Seele aber ist unvergänglich, und sie wird einmal das Los auf sich nehmen müssen, entsprechend ihrem Reifezustand, der aber ein sehr niedriger ist, wenn der Mensch den Körper zuerst bedenkt und die Seele darben lässet. Kämpft den Kampf gegen eure Begierden. Tötet euren Leib ab. Gebet ihm nur, wessen er zur Erhaltung seines Lebens bedarf. Alles andere aber wendet eurer Seele zu, die nur reifen kann, wenn ihrer im Erdenleben mehr gedacht wird als des Körpers. Einen solchen Kampf werde ich segnen, und er wird wohl anfangs eure ganze Willensstärke benötigen, aber auch stets leichter werden, je mehr ihr euch überwindet. Denn ich versorge euch ständig mit der Kraft zur Überwindung, wenn ihr selbst dies nur ernstlich wollet, und dann werdet ihr sicher euer Ziel erreichen. Amen.